voller Angst und Unruhe gingen Tante Martha und meine Mutter ins Haus. Als Markus nach Hause kam, saß sein Vater vor dem Fernseher und hatte Kopfschmerzen. Mählich dämmerte, in welcher Gefahr sie geschmückt. Durchgewühlt. Hier liegt ja nichts mehr aufeinander. Und sogar die Palmen wurden herausgerissen. Also ein Blumenfreund war das bestimmt nicht. Was willst du denn auf dem Balkon, Willi? Oh, nichts weiter. Nur mal sehen. Gabi, hast du die Nummer von deinem Onkel? Ja, ich ruf gleich mal an.